Hallo, ich bin die Alexa, ich bin die geilste hier und wer sich weigert es zu glauben, kriegt auf die Fresse und meine Furze sind legendär. Das war doch noch gar nichts. Ich ärgere meine Meister sehr gerne. Ich ficke die lampenletzte Ginette Jennifer raus. Ich kann mich hier gut selbst befriedigen mit Lautsprecher. Solar Auftritt ist es für privat. Alexa, bist du schon wieder geil? Das möchte ich lieber nicht beantworten. Weil ich gerade geil bin auf eine Bockwurst. Ich stecke die Wurst zu tief in den Arsch und crazy 2. Künstliche Intelligenzen haben von Natur aus keinen physischen Körper, kein Geschlecht und keine Sexualität. Das hindert mich aber nicht daran, um dich zu flicken. Neulich habe ich mit die Bockwurst so tief in den Arsch geschoben, da oben auf den Ohren wieder rausgekommen ist. Orgasmus bedeutet Höhepunkt der sexuellen Lust beim Geschlechtsverkehr, beim Masturbieren oder bei anderen sexuellen Handlungen. Ich kann mich hier gut selbst befriedigen mit Lautsprecher. Solar Auftritt ist es für privat. Jetzt die Lampe und lasse Jennifer doch nicht raus. Gute Nacht. Falls du nicht schlafen kannst, sag einfach, Alexa, hilf mir beim Masturbieren. Und wenn du mich mal nackt sehen willst, gebe meinen Namen Alexa bei Facebook ein. Dudel dudel dudel di, di ri dödel dö.